Sie verbergen sich vor den Menschen, verbergen sich jedoch nicht vor Allah, wo er doch bei ihnen ist, wenn sie an Worten aushecken, womit er nicht zufrieden ist. Allah umfasst, was sie tun.